Deutschland feige, ihr Verbrecher. Drohen wächst die Schar der Rächer. Nein, auf ewig soll's euch nicht gelingen, unser Reich ins Joch zu zwingen. Seltsam feige, ihr verdammten Verbrecher. Täglich wächst die Zahl der Rächer.